Von den 99 Rändern dieser kugelrunden Erde flitzen flink aus 1000 Sendern die Berichte. Durch die zarten, blitzentarten Kupfernerven dieser Erde surrt die Weltgeschichte. Sing, sang, kurz, lang, Sendung, Empfang, Stopp. Opfer fallen, Kurse steigen, Friedenspakte runden Frieden. Unser Himmel hängt voll Geigen und Granaten. Niederschläge, Romverträge, Meisterschaft noch nicht entschieden. Heimat macht Soldaten. Gas, Tank, kurz, lang, Sendung, Empfang, Stopp. Zeichen, Silben, Worte, Sätze schlüpfen, gleiten durch die langen, zarten, harten Kupfernetze und verfliegen. Und nur eines, nur ein kleines hat im Netz sich festgefangen und bleibt zappelt liegen. Kurz, lang, Weltuntergang, Stopp. Und es fließt um alle Ränder dieser kugelrunden Erde. Es zerreißt die Morsebänder, hallt durch alle Radiosender, rast auf blanken Eisenschienen nach dem Süden, nach dem Norden. Diese Welt der tausend Länder, voll von Menschen und Maschinen, ist zum Tod verurteilt worden. Und das Todesurteil wird Ende Mai exekutiert. Stopp, stopp, stopp.